Deutschlandfunk Soundcheck. Drei, vier! Jede Nacht um 1:30 bin ich im Fernsehrausch. Leg mich auf mein Bett und mal mir aus, wie es wäre, wenn ich nicht der wäre, der ich bin, sondern Kanzler, Kaiser, König oder Königin. Ich denk mir, was der Cola kann, das kann ich auch. Ich würd wie Waldi hören, Tag ein, Tag aus. Ich könnt mir alles erlauben, könnt mir alles leisten. David Bräuler, Waldi, Waldi in die Treuhand beißen. Das alles und noch viel mehr würd ich machen, wenn ich König von Deutschland wär. Wird sie zweimal bahn, wird die Lottozahlen eine Woche vorher sagen. Bei der Bundeswehr gibt es nur noch Hanfgranaten. Ich würde jeden Tag im Jahr Geburtstag haben. Im Fernsehen gibt es nur noch ein Programm. Hans Beiser 24 Stunden lang. Ich hätte 200 Schlösser und wäre nie mehr pleite. Der Rio der Erste, Sissi die Zweite. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wär. Oh, das alles und noch viel mehr würd ich machen, wenn ich König von Deutschland wär. Die Socken und die Autos dürften nicht mehr stinken. Ich würd jeden Morgen erstmal ein Glas Shampoos trinken. Ich wär feiner als der Kinkel und dicker als der Kohl. Und der Scharping wüsste nicht mehr, wo er hinschauen soll. Mein Pressesprecher, na wie soll er heißen? Könnt mir Rudi, Karel, Gottschalk, Golodkowski leisten. Ich würd nicht lang reden, sondern nur noch singen. Und die Birne endlich mal aus der Fassung bringen. Das alles und noch viel mehr würd ich machen, wenn ich König von Deutschland wär. Hier ist wieder der Soundcheck in Deutschlandfunk. Im Studio ist heute Günter Jansen. Und bis 3 Uhr bleibt unser Thema Lass uns ein Wunder sein. Vor 5 Jahren starb Rio Reiser. Eben zu Beginn dieser zweiten Stunde der wohl bekannteste Titel seiner Zeit als Solokünstler, König von Deutschland, aber nicht die Originalaufnahme für das erste Rio-Album 1986, sondern eine sogenannte Akustikversion von 1994 anlässlich einer Best-of-Zusammenstellung. Und da wird ja gerne etwas Neues mit draufgepackt, was es vorher noch nicht gab. So richtig erfolgreich war Rios Solokarriere gar nicht. Eigentlich wartete seine Plattenfirma seit seinem Solodebüt auf weitere Gassenhauer à la König oder Alles Lüge. Die späteren Alben bis zum letzten von 1995, Himmel und Hölle, verkauften sich alles andere als gut. Rio schrieb fleißig wie eh und je. Er war auch regelmäßig auf Tour und doch irgendwie hat es mit einem dauerhaften Erfolg nie geklappt, kommerziell gesehen. Hier eins der Lieder aus dem Nachlass, das es erst gar nicht auf ein Album zu Lebzeiten gebracht hat. Harry ist groß. Da da da da da da da da da da da da da da. Harry ist groß und Johnny ist klein. Harry haut Johnny eine rein. Da kommt Freddy und schlägt Harry nieder. Harry ist groß und erhebt sich wieder. Freddy ist stärker und tritt nochmal zu. Harry hat endlich seine Ruhe. Johnny sagt, froh, Freddy, ich danke dir. Freddy sagt, das kostet aber Schutzgebühr. Verdreht zur Probe mal Johnnys Hand. Ach, wär der Johnny nur weggerannt. Ach, wär der Johnny nur weggerannt. Da, da, da, da, da, da. Hier kommt Ernie, der Bärenstarke. Der Erwin, der Kleine, aber der kann Karate. Ernie grölt, Erwin, gib mir dein Bier. Du schuldest mir noch eins vom letzten Mal hier. Der Wirt weiß, wer recht hat, aber er schweigt. Weil er weiß, wer am Ende der Sieger bleibt. Und weil er nachts nichts hört und auch nichts sagt, geht Ernie zu Boden durch Handkantenschlag. Er hatte zwar recht, sich aber schlecht benommen und hat auch vom Wirt noch einen Tritt bekommen. Und hat auch vom Wirt noch einen Tritt bekommen. Da, da, da, da, da, da. Alle Fünfe sahen sich wieder vor ein paar Tagen und wollten sich gerade schon wieder schlagen. Da betrat ein Engel das gästliche Haus. Er sprach, haltet ein, ich geb allen einen aus. Und als sie so saßen in trauter Runde, vernahm man plötzlich die frohe Kunde, dass sich alle Fünfe wirklich gern mögen. Warum sie sich jetzt nicht einen Joint reinzügen. Die ganze Geschichte schlägt mir auf den Magen. Da können sie sich denn sowas nicht früher sagen. Da können sie sich denn sowas nicht früher sagen. Da, da, da, da, da. Meine vier Wände. Ich brauch meine vier Wände für mich, die mich schützen vor Regen und Wind, wo ich nur sein muss, wie ich wirklich bin. Vier Wände. Meine vier Wände. Ich brauch meine vier Wände für mich. Eine Wand für mein Klavier, eine Wand für ein Bild von dir, eine Wand für eine Tür, sonst kommst du ja nicht zu mir. Wände, meine vier Wände. Ich brauch meine vier Wände für mich. Eine Wand für ein Bett nicht zu klein. Eine Wand für den Tisch mit dem Wein. Eine Wand für den Sonnenschein, denn bei mir soll's nicht dunkel sein. Wände, meine vier Wände. Ich brauch meine vier Wände für mich, die mich schützen vor Regen und Wind, wo ich nur sein muss, wie ich wirklich bin. zuerst Harry ist groß, zu Hause aufgenommen in Friesenhagen und mitenthalten auf der CD Am Piano 2. Danach, offiziell von Platte, und zwar seiner dritten von 1990, Vier Wände. Und jetzt gleich wieder eine Demo-Version, und zwar Der Krieg, erschienen dann auf dem vierten Album Durch die Wand. Hier aber, ich finde, mindestens ebenso intensiv, allein am Klavier, diesmal von Am Piano 1 aus dem Rio Reiser Archiv. Der Krieg, er ist nicht tot, der Krieg. Der Krieg, er ist nicht tot, er schläft nur. Er liegt da unterm Apfelbaum und wartet, wartet auf dich, auf mich. Er ist nicht tot, der Krieg. Der Krieg, er ist nicht tot, der Krieg. Der Krieg, er ist nicht tot, er schläft nur. Er liegt da im Hinterhof und wartet, wartet auf mich, auf dich. Er ist nicht tot, der Krieg. Der Krieg, er ist nicht tot, der Krieg. Der Krieg, er ist nicht tot, er schläft nur. Er hat sich sehr gut versteckt und wartet, wartet in mir, in dir. Er ist nicht tot, der Krieg. Der Krieg, er ist nicht tot, der Krieg. Der Krieg, er ist nicht tot, er schläft nur. Er liegt da unterm Apfelbaum und wartet, wartet auf dich, auf mich. Er ist nicht tot, der Krieg. Ich will nicht werden, was mein Alter ist. 1971 erschien die erste LP von Tonsteine Scherben, Warum geht es mir so dreckig? Produziert und vertrieben in Eigenregie unter dem Label David Volksmund Produktion. Daraus eben Ich will nicht werden, was mein Vater ist. Sie singen immer Alter, aber auf der Plattenhülle steht Vater. Tonsteine Scherben war die erste deutsche Rockband, die von Anfang an völlig unabhängig von der Industrie agiert hat. Independent, sagt man später dazu. Alle Rechte an ihren Aufnahmen lagen und liegen bis heute bei ihrer eigenen Produktionsfirma, eben David Volksmund. Anfang der 80er Jahre gab es eine Phase, in der ein Wechsel zu einer großen Firma unmittelbar bevorzustehen schien. Die Gründe, weshalb es nicht dazu kam, werden von den Beteiligten unterschiedlich dargelegt. Letztendlich konnte es wohl gar nicht klappen. Hier die Industrie mit ihrem finanziellen Kalkül, mit Angestellten, die wohl überfordert waren, zu begreifen, dass die Scherben keine normale Rockband waren, mit der man die üblichen Vermarktungsstrategien durchziehen konnte. Und auf der anderen Seite die Scherbenmusiker, die Anfang der 80er Jahre zwar pleite waren, aber immerhin frei und unabhängig. Wie es genau im Einzelnen war, weiß vielleicht Claudia Roth, die heutige Bundesvorsitzende vom Bündnis 90 Die Grünen, war damals Managerin von Tonsteine Scherben. Die Band spielte gut, die Konzerte waren alle ausverkauft, die Schulden immens. We'll be right back. Keine Macht für niemand, live aus dem Jahr 1984, eben das Lied vom Geldsack aus der Kinderplatte Herr Fressack und die Bremer Stadtmusikanten, aufgenommen 1973 in der großen Berliner Wohnung der Scherbenfamilie, Tonsteine Scherben zusammen mit Hoffmanns Comic-Theater, für die Rio und La Rue ja schon Ende der 60er Musik gemacht hatten. Ich sagte es vorhin in der ersten Stunde. Dieses Hörspiel ist vor kurzem auch wieder neu auf CD erschienen. Im Beiheft dazu wird die Situation jener Jahre beschrieben. Das Kommen und Gehen in der Wohnung am Tempelhofer Ufer, die Scherben als Sozialarbeiter, ihre Unfähigkeit, Nein zu sagen, Rio als Psychiater, Seelsorger, Lebensberater und Bandleader in einem, diese Kinderschallplatte als nette Nebenbeschäftigung zu all dem sonstigen Stress. Man könnte getrost solch eine 2-Stunden-Sendung auch mit Scherbensongs anderer Musiker gestalten. Die Lieder von Tonsteine Scherben wurden und werden immer wieder gerne gecovert. Einstürzende Neubauten, Slime, Marianne Rosenberg, Nina Hagen, Echt oder beispielsweise Freundeskreis. Vor einigen Jahren hatten sie mit diesem alten Scherbenlied einen kleinen Hit. Hier singt ihn Rio solo am Klavier, live 1986. Halt dich an deiner Liebe fest. Wenn niemand bei dir ist, du denkst, dass keiner dich sucht, du hast die Reise ins Jenseits vielleicht schon gebucht. Und all die Lügen geben dir den Rest. Halt dich an deiner Liebe fest. Halt dich an deiner Liebe fest. Wenn der Frühling kommt und deine Seele brennt, und du wachst nachts auf aus deinen Träumen, aber da ist niemand, der bei dir pennt, wenn der, auf den du wartest, dich sitzen lässt. Halt dich an deiner Liebe fest. Halt dich an deiner Liebe fest. Wenn der November wind deine Hoffnung verweht und du bist so müde, weil du nicht mehr weißt, wie es weitergeht. Wenn dein kaltes Bett dich nicht schlafen lässt, halt dich an deiner Liebe fest. Halt dich an deiner Liebe fest. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien. Es gab keine Angst und nichts zu verlieren. Es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren. Das war das Paradies. Der Traum ist aus. Traum ist aus, aber ich werde alles geben, was da Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass da Wirklichkeit wird. Krieg wär vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien. Alle Türen waren offen, die Gefängnisse leer. Es gab keine Waffen und keine Kriege mehr. Das war das Paradies. Der Traum ist aus. Der Traum ist aus. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Gibt es ein Land auf der Erde, wo der Traum Wirklichkeit ist? Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur eins, und da bin ich sicher: dieses Land ist es nicht. Dieses Land ist es nicht. Dieses Land ist es nicht. Dieses Land ist es nicht. Zum Traum zu dieser Zeit, aber nicht mehr lange. Mach dich bereit für den Kampf ums Paradies. Wir haben nichts zu verlieren außer unserer Angst. Es ist unsere Zukunft, es ist unser Land. Gib mir deine Liebe, gib mir deine Hand. Der Traum ist aus. Der Traum ist aus. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit wird. Ich finde, das ist schon beeindruckend, eine beeindruckende Stelle von der Doppel-CD Rio Reiser live in der Seelenbinderhalle Berlin DDR 1988. Der Traum ist aus, alle kennen den Text, alle singen mit, gibt es ein Lied auf der Erde und so weiter, dieses Land ist es nicht. Das wurde damals dann nicht im Fernsehen gezeigt, das übrige Konzert schon. Noch so ein altes, bekanntes Stück von Tonsteine Scherben und wieder aus dem Rio-Archiv und wieder Rio live am Piano, diesmal mit Ansage. Nee, nee, ich spiele was anderes. Ich rechne in der Annahme, dass ihr noch was hören wollt, ne? Okay. Du? Du? Ja, probieren. Ihr könnt euch ja überhaupt nicht einigen. Alle durcheinander, Turmstift ein, keine Macht für niemanden. Spielst das? Achtung. Totales Durcheinander. Chaoten seid ihr, echt. Land in Sicht, sind gewillt in mein Herz. Die lange Reise ist vorbei. Morgenlicht weckt meine Seele auf. Ich lebe wieder und bin frei. Und die Tränen von gestern wird die Sonne trocken. Verzweiflung wird der Wind verwehen. Die durstigen Lippen wird der Regen trösten. Und die längst verloren Geglaubten werden von den Toten auferstehen. Ich seh die Wälder meiner Sehnsucht, den langsamen gelben Strand. Der Himmel leuchtet wie Unendlichkeit, die bösen Träume sind verbrannt. Und die Tränen von gestern wird die Sonne trocknen. Die Spuren der Verzweiflung wird der Wind verwehen. Die durstigen Lippen wird der Regen trösten. Und die längst verloren Geglaubten werden von den Toten auferstehen. Landen sich. Die Welt schaut drauf zu meinem Fenster mit müden Augen, ganz staubig und scheu. Ich bin hier oben auf meiner Wolke. Ich seh dich kommen, aber du gehst vorbei. Doch jetzt tut's nicht mehr weh. Nee, jetzt tut's nicht mehr weh. Alles bleibt stumm und kein Sturm kommt auf, wenn ich dich sehe. Es ist vorbei, bye, bye, Junimond. Es ist vorbei, es ist vorbei, bye, stumm und kein Sturm kommt auf, wenn ich dich seh. Es ist vorbei, bye, bye, Unimond. Es ist vorbei, es ist vorbei. Zählt und verflucht. Ich hab getrunken, geraucht und gebetet, hab dich flussauf und flussabwärts gesucht. Doch jetzt tut's nicht mehr weh. Nee, jetzt tut's nicht mehr weh. Und alles bleibt still und kein Sturm kommt auf, wenn ich dich seh. Im Laufe dieser Sendung habe ich ja schon einige von Rio Reisers Liebesliedern gespielt. Junimond rechne ich auch mal dazu, es ist ja mehr ein Trennungslied. Aber gerade in diesen persönlichen Geschichten wird seine ganze Klasse im Texten besonders deutlich. Als Textdichter ist Rio Reiser in der deutschsprachigen Musik, Rockmusik, ganz, ganz weit vorne. Und wie er das dann singt, zwei Zeilen aus dem nächsten Lied, Wohin gehen wir, mit enthalten auf seinem 5. Soloalbum Über alles von 1993. Und nur wer liebt, ist nicht allein, und wer nicht liebt, der wird zu Stein. Bei anderen könnte das auch ganz kitschig, peinlich werden, bei Rio irgendwie nie. Thank you. Ich komm so oft zu spät nach Haus, wenn du schon lange schläfst. Oh, oh, oh. Ich red so viel und mach so wenig, bin so selten da. Oh, oh, oh. Ist nur meine B-Seite, aber das ist doch nur meine B-Seite. Ich bin so oft so kalt zu dir und schau dich gar nicht an. Oh, oh, hm. Ich bin nicht der ich früher war, ich weiß nicht wo ich bin. Oh, oh, oh. Nur meine B-Seite, aber das ist doch nur meine B-Seite. Nur meine B-Seite, aber das ist doch nur meine B-Seite. In diesem Monat vor 5 Jahren, genau am 20. August 1996, ist Rio Reiser in Friesenhagen gestorben. In den nächsten Wochen wird es bestimmt noch einiges geben an Erinnerungen in Zeitungen, im Fernsehen, im Radio. In diesen 2 Stunden haben wir 26 Beispiele seiner ungeheuren großen musikalischen Produktivität gehört. Neben Liedern für Tonsteine Scherben und seine Solozeit danach hat er auch viele Bühnen- und Filmmusiken geschrieben. So ganz nebenbei hat er auch mal den Bundesfilmpreis in Gold gewonnen, 1977, für seine Titelrolle im Film Johnny West. In Interviews war er mal gesprächig, mal sperrig, mal lustlos, mal lustig. Wahrscheinlich werden wir das ein oder andere je nach Archivlage bzw. Interesse noch sehen und hören. Heute im Soundcheck standen seine Lieder an erster Stelle. Sein letztes reguläres Album erschien ein Jahr vor seinem Tod, Himmel und Hölle. Daraus bis zum Schluss noch ein bisschen aus Träume. Hier aus dem Studio verabschiedet sich Günther Jansen. Tschüss und gute Nacht. Von die Welten drehen, wer von uns weiß, wer seine Freunde sind. Wenn ein neuer Tag kommt, sehen wir alle anders aus. Die Zeit vergeht und so viel bleibt im Straßenstau. Straßen. verschwunden, alles überwunden.